Frau, schreibe dir den Brief, weil ich einfach ganz genau weiß, dass es dich noch gibt. Und dass du siehst, dass ich dich auch nicht vergessen kann. Hoffe ich, du liest diese Trauerzeilen irgendwann. Es ist dann erst vorbei, wenn ich dich fand. Dauernd dran, doch ich warte und vielleicht mein Leben lang. Doch ich kann und will erst dann wirklich zufrieden sein, wenn ich dich in meinem Arm halten kann und bin nicht mehr allein. Ja, ich weiß, dass du vielleicht nicht existierst und es ist auch Zeitverschwendung, doch die Zeit, die nehme ich mir. Es kann auch sein, dass ich jetzt die Worte finde und mir dann die Worte fehlen, wenn sie wirklich vor mir stünde. Ich will mich hassen, wenn ich dich wirklich verpassen sollte und ich dich dann fassen konnte, es mich verlassen wollte. Bist du hier? Hörst du diesen Track? Hörst du, was ich sage? Und wenn ja, dann geh nicht weg. Du warst lange im Versteck, bitte zeig mir dein Gesicht. Keiner ist perfekt, doch du bist mein Lebenslicht. Und bis dies erloschen ist, kann es dauern bis zum Tod, weil du nicht gekommen bist. Und ich weiß auch nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Verfluchen wollte ich fast jede Frau, weil ich noch der Meinung bin, da draußen ist der Traum in Person. Ich hab früher nicht an dich geglaubt. Glauben heißt nicht wissen und deswegen war ich auch etwas skeptisch, was dich betraf. Weil ich dich nie traf, oder doch, und seit diesem Tag bin ich gestraft. Ich will dir einfach in die Augen sehen, denn man lebt doch für den Augenblick. Doch blicke durch die Augen schön, wie das Leben fesselt. Und ich dann packt, ich bin fast wie eingekesselt und werde schon zum Frack. Deine Wärme, deine Nähe, die mich dann vielleicht umgibt, ist der Auslöser dafür, dass ich auf Wolke 7 flieg. Ich bin hier und schreibe meine kühnsten Träume auf, gefangen in den Worten, doch ich will da endlich raus. Und scheißegal, wie lange ich für diese Suche brauch, du kannst sicher sein, ich gebe dich niemals auf. Nein, ich lass dich locker, denn ich bin mir einmal sicher, denn du bist da draußen unter tausenden Gesichtern. Irgendwann, ja irgendwann, da sehe ich dich auch. Irgendwie und irgendwo find ich meine Traumfrau. Ich bin hier und schreibe meine kühnsten Träume auf, gefangen in den Worten, doch ich will da endlich raus. Und scheißegal, wie lange ich für diese Suche brauch, du kannst sicher sein, ich gebe dich niemals auf. Nein, ich lass dich locker, denn ich bin mir einmal sicher, denn du bist da draußen unter tausenden Gesichtern. Irgendwann, ja irgendwann, da sehe ich dich auch. Irgendwie und irgendwo find ich meine Traumfrau.